Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Happy Birthday to you, Emma Thompson. Alles Gute zum 60. Geburtstag heute sei hiermit ausgerichtet. Ihnen und Ihrer künstlerischen Fusionierung aus Schnoddrigkeit und britischer Eleganz sei nun unsere dieswöchige Top-5-Filmkolumne gewidmet. Und darin hat Anna Wollner die ihrer Meinung nach 5 besten Emma Thompson-Filme aller Zeiten zusammengestellt. Bitteschön. Jungs, die einzigartige Mrs. P.L. Travers, die Schöpferin unserer über alles geliebten Mary. Poppins. Wer sonst? Mary Poppins. Nie und nimmer nur Mary. Platz 5. Saving Mr. Banks von John Lee Hancock. 2013. Emma Thompson als Mary Poppins Erfinderin P.L. Travers nimmt wahrlich kein Blatt vor den Mund. In der Disney-haften Entstehungsgeschichte des Disney-Klassikers gibt Thompson die verbitterte und störrische australische Autorin und bereitet allen Beteiligten schlaflose Nächte. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich Hallo. Fürchte, unsere Bekanntschaft wird nicht von Dauer sein. Wie kommen Sie darauf? Weil sich diese Bücher schlicht und ergreifend nicht anbieten für das Gezirpe und Herumgehopse. Nein. Daraus wird kein Musical. Mit sehr biederen Klamotten und einem strengen Blick taucht Travers bei Walt Disney auf. Emma Thompson verwandelt die steife Lady zur Sympathieträgerin, spätestens als das erste Mal ihr Fuß im Takt der Musik wippt. So sieht es aus, das britische Understatement in der Welt von Mickey Mouse. Räubermann ist kein Wort. Wir haben es erfunden. Dann enterfinden Sie es wieder. Spielt Thompson hier noch die Erfinderin des berühmtesten Kindermädchens der Welt, spielt sie auf Platz 4 die Antithese zu Mary Poppins. Eine zauberhafte Nanny von Kirk Jones. 2005. Zauberhaft ist hier am Anfang gar nichts, denn Thompson, die nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat, basierend auf einem berühmten Kinderbuch, wird zum Kindermädchen Nummer 18 der Familie Brown. Nach dem, was ich gehört habe, sind Ihre Kinder äußerst undiszipliniert. Nein! Gott, welche Mutmaßung. Sie sind verspielt. Welches sind Ihre wesentlichen Schwierigkeiten? Bis zur Unkenntlichkeit verändert. Mit Knollennase, Warze, schiefen Zähnen und durchdringendem Blick kehrt Emma Thompson hier ihre vermeintlich böse Seite hervor und genießt das übertrieben durchtriebene Quälen der Kinder. Platz 3. Tatsächlich Liebe von Richard Curtis, 2003. Auch wenn die Kultromanze ein Episodenfilm ist, der Blick von Emma Thompson, als sie merkt, dass im Weihnachtsgeschenk ihres Mannes nicht das erwartete Collier drin ist, ist Gold wert. Das ist ja vielleicht eine Überraschung. Eine CD. Joni Mitchell, Donnerwetter. Zur Weiterführung deiner emotionalen Ausbildung. Ja, genau. Liebe Güte. Das ist ja fantastisch. Ein Augenaufschlag und 15 Jahre Ehe werden hinterfragt. Mehr Verzweiflung in einem Moment kann man nicht spielen. Habt ihr was dagegen, wenn ich mich einen Augenblick zurückziehe? Die Eistorte war so mächtig. Für die Jane Austen-Verfilmung Sinn und Sinnlichkeit von Ang Lee, 1995. Auf Platz 2 gewann Thompson ihren zweiten Oscar, allerdings nicht als Schauspielerin, sondern als Drehbuchautorin. Du hast Shakespeare abgehandelt, Scott, alle möglichen Versformen. Noch ein Treffen wird genügen, um seine Ansichten über die Natur und seine romantischen Neigungen darzutun. Dann wäre alles gesagt und ihr müsst euch trennen. Die Geschichte um das turbulente Liebesleben zweier Schwestern, die nach dem Tod des Vaters von ihrem Anwesen vertrieben werden, steckt voller kleiner, ironisch-witziger Eigenheiten. Thompson, eigentlich zu alt, um eine 19-Jährige zu spielen, trumpft wieder mit ihrer zurückhaltenden britischen Reserviertheit auf. An der Seite von Kate Winslet, Alan Rickman und Hugh Grant. Ein Meisterwerk, zu Unrecht von vielen als Schnulze verurteilt. Auch auf Platz 1 gibt es noch einen vermeintlichen Kostümschinken. Wiedersehen in Howards End von James Ivory. 1992. Der Film, für den Emma Thompson ihren bisher einzigen Schauspiel-Oscar bekommen hat. Neben Helena Bonham Carter, Vanessa Redgrave und Anthony Hopkins spielt sie in diesem englischen Sittengemälde der Jahrhundertwende eine der unkonventionellen Schlegelschwestern, die mit ihren liberalen Ansichten auf die erzkonservative Familie Wilcox trifft. Es ist sinnlos, drum herumzureden. Die Affäre letzten Sommer war für beide sehr unerfreulich. Denken Sie nicht auch so? Die beiden sind vom Typ her so, dass sie sich lieben, aber nicht zusammenleben können. Ich fürchte, dass in 9 von 10 Fällen die Natur in die eine Richtung zieht und die menschliche Natur in die andere. Thompson als Margaret Schlegel, so schreibt es die LA Times, sei die stärkste Figur in dieser Romanverfilmung, der moralische Kompass in einer Gesellschaft im Umbruch. Keine Frau, die sich den Gepflogenheiten anpasst, sondern aufrührerisch und laut wird. Genau wie Emma Thompson selbst. Und was habe ich getan? Ich habe einen Hummerkopf aus Pappmaché gebastelt. Was hören wir da eigentlich für ein Gejaule?